Manchmal gibt es einen Musikakt, der einfach den Nerv der Zeit trifft. Leute wie Elvis Presley, die Beatles, Falco oder Madonna. Doch in den frühen 90er Jahren gab es nur eine Band, die überhaupt etwas zu sagen hatte. Scooter. Mit dem äußerst genialen Frontmann H.P. Baxter. Im Jahre 1994 gab es nur ein Lied, das man hörte, wenn man auf sich etwas hielt. Hyper Hyper wurde international, weltweit, auf allen Sendefrequenzen und in jedem angesagten Club auf- und abgespielt. Natürlich hatte auch ich die Single auf CD gekauft. Ich war damals 8 Jahre alt und konnte den Refrain auswendig. Ganz zum Missfallen meiner Eltern. Während andere Kinder noch Flöte spielten, bettelte ich um Synthesizer-Unterricht. Doch den gab es in meiner Stadt zu der Zeit einfach nicht. Ich schrieb einen Brief an Hans-Peter Baxter. Sie sind mein Idol. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht glauben, dass Sie diesen Text lesen werden. Scooter ist die beste Band. Hyper Hyper ist ein Meilenstein. Ich könnte platzen vor Freude. Also, ich würde gerne Synthesizer-Unterricht nehmen. Können Sie mir einen Tipp geben? Hochachtungsvoll. Punkt, Punkt, Punkt. Jeden Tag nach der Schule ging ich in das Büro meines Vaters und fragte, ob ich Post bekommen hätte. Ich ließ mich auch nach Tagen nicht entmutigen, baute mich wieder auf, indem ich Hyper Hyper in meinem Zimmer herauf und herunterspielen ließ. Meine Mutter war langsam genervt davon, stellte einmal sogar den Strom am Sicherungskasten ab. Sie schien meine Liebe zur elektronischen Tanzmusik nicht zu teilen. Nach 3 Wochen war es soweit. Ich kam von der Schule, ging in Vaters Büro und fragte nach der Post. Er sagte erst: Ich muss dich leider enttäuschen, wieder nichts. Kurz bevor ich das Zimmer verlassen hätte, sagte er dann noch: Warte doch, da ist etwas, und übergab mir den Umschlag. Ich rannte in mein Zimmer und öffnete behutsam den Briefumschlag. Ich fingerte eine Autogrammkarte und einen gedruckten Brief heraus. Hallo, vielen Dank für deinen Brief. Wir sind per Du, dachte ich. Er hat mich sehr inspiriert. Als kleines Dankeschön schicke ich dir anbei eine Autogrammkarte. Beste Grüße, H.P. Baxter. Ich war außer Rand und Band. Ich platzte fast vor Freude, bis ich merkte, dass Hans-Peter gar nicht meine Frage nach dem Synthesizer-Unterricht beantwortet hatte. Es stand als Absenderadresse ein Postfach in Hamburg. Da war mir klar: Ich muss nach Hamburg. Hier in Nürnberg geht nichts. Doch meine Eltern waren nicht erfreut über meine Umzugspläne. Ich hatte es mit Quengelei probiert, mit Argumenten und mit Dauerspielen von Hyper Hyper, bis mein Vater in mein Zimmer kam, mich anschrie. Was ich mir eigentlich dabei denken würde, dass er Ruhe brauche, um zu arbeiten, dass er mit dem Kopf arbeitet. Er nahm die Stereoanlage und die CD mit. Er kam zurück mit leeren Händen und nahm die Autogrammkarte von der Wand. Ich schrie: Nein, nicht die! Und wollte sie ihm aus der Hand reißen, doch erhielt sie stärker, so dass er und ich jeweils eine Hälfte in der Hand hatten. Meine Mutter kam kurz darauf und tröstete mich, zeigte mir eine Broschüre vom Klavierunterricht, sagte, dass wenn ich erst einmal Klavier spielen könnte, klassische Musik, würde es mir besser gehen. Von nun an musste ich täglich 4 Stunden Klavier spielen. Meine Eltern waren auch sonst strenger geworden. Ich durfte nicht mehr meine Freunde sehen. Nach der Schule hieß es Hausaufgaben machen, dann Klavier spielen. Zweimal die Woche kam ein Klavierlehrer zu mir. Die Jahre schritten voran. Ich vergaß Scooter völlig. Kurz nach meinem 18. Geburtstag packte ich meine 7 Sachen ein und zog aus. Ich hatte schon länger kein Wort mehr mit meinem Vater gewechselt. Jetzt nahm er mich kurz zur Seite und reichte mir einen braunen Umschlag. »Das hier gehört dir«, sagte er. Ich steckte den Umschlag mit zu den anderen Sachen in einen Karton. Als ich ihn ein paar Tage später öffnete, kamen zum Vorschein die Single »Hyper Hyper« und eine fein säuberlich geklebte Autogrammkarte. Ich war sofort wieder angefixt. Tage, Nächte lang hieß es bei mir nur noch »Hyper Hyper«. Doch es war nicht mehr dasselbe. Es wurde einfach nicht mehr wie 1994. Vielleicht passte Scooter einfach gut in die 90er Jahre. Vielleicht waren die jetzt vorbei. Als ich das begriff, stellte ich den CD-Spieler aus, legte mich aufs Bett und weinte, weinte und weinte.